Ein Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukusong 2, eines neuen strategischen Waffensystems koreanischer Prägung, verlief am 12. Februar erfolgreich. Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee, Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete vor Ort den Testschuss an. Nach dem gelungenen Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot im August des Vorjahres hatte Kim Jong-un die Aufgabe gestellt, auf der Grundlage des Erfolges dieses Waffensystem zu einer Boden-Boden-Rakete mit längerer Reichweite zu entwickeln. Als er den Bericht über die Entwicklung der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukusong 2 erhielt, bestimmte er den Termin des Testschusses und leitete vor Ort die Vorbereitung auf den Raketenstart. Direkt vor dem Testschuss am Tag des Startes begutachtete er die Raupen-Selbstfahrabschussrampe, die die Arbeiter der Rüstungsindustrie mit eigener Krafttechnik und Weisheit hergestellt haben. Auf der Beobachtungsstelle informierte er sich ausführlich über den Plan des Testschusses und erteilte den Befehl zum Raketenstart. Durch den Testschuss wurden die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems des Kältestartes auf dem Boden und die Eigenschaften des Anlaufs des Hochleistungsfeststofftriebwerkes bestätigt und die Fernlenkungs- und Steuerungseigenschaften der ballistischen Rakete während des Treibflugs, die Arbeitsmerkmale und Stufenabtrennungseigenschaften der Hochleistungsfeststofftriebwerke wieder festgestellt. Es wurden auch nachgeprüft, wie der ferngelenkte Gefäßkopf, in dem die Beladung des Atomsprengkopfs mit verbesserter Leistung möglich ist, nach der Trennung von der Rakete in seiner Haltung in der mittleren Strecke und der Strecke des Wiedereintritts in die Atmosphäre gesteuert und ferngelenkt werden und das abfangen und gehen kann. In der schlimmsten Bodenumwelt wurden die Manövrierfähigkeit und der Betriebszustand der neu konstruierten Selbstfahrstartrampe getestet und vervollständigt und dessen technische Kennziffern durch den wirklichen Abschuss der ballistischen Rakete vollständig festgelegt. Mit Rücksicht auf die Sicherheit der benachbarten Länder erfolgte der Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukusong 2 in der Art des Höhenwinkelstartes, bei dem anstatt der Reichsweite die Höhe verlängert wurde. Marschall Kim Jong sagte, dass die neu entwickelte strategische ballistische Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukusong 2 ein hervorragendes Waffensystem koreanischer Prägung sei, das bei der Anwendung in der Operation praktisch sei und die Schnelligkeit des Schlages gewährleisten könne. Es sei unbestreitbar eine völlig einheimische Rakete und Waffe, denn die fahrbare Startrampe und die Rakete an und für sich seien von A bis Z, das heißt von Konstruktion über Herstellung bis hin zum Start, mit koreanischer Weisheit, Kraft und Technik entwickelt worden. So gab er seiner großen Zufriedenheit damit Ausdruck, dass ein weiteres nukleares Angriffsmittel, das die Macht des Vaterlandes verstärkt, zur Welt kam. Weiter wies Kim Jong-un hin. Nun hat unsere Raketenindustrie eine feste Wende vom Flüssigkeit-Raketentriebwerk zum Hochleistungs-Feststoff-Raketentriebwerk gemacht. Sie ist nicht mehr die Industrie der Modellnachahmung, sondern eine der Prototypentwicklung. Mit der Entwicklung des neuen strategischen Waffensystems kann jetzt unsere Volksarmee im beliebigen Raum von Unterwasser und Boden höchst präzise und schnell die strategischen Missionen erfüllen. Nach dem Testschuss ließ sich Kim Jong-un mit den Rüstungswissenschaftlern und Technikern sowie Armeeangehörigen, die am Probeschießen der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukusong 2 teilnahmen, zum Andenken fotografieren.